Die Wahrheit der Untat, Jean Amerys Ressentiments. Die Frage, die durch meinen Vortrag führt, lautet, wenn man sie auf einen Satz kondensierte, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Diese Frage, mit der Adorno einen Vortrag aus dem Jahr 1959 überschreibt, beantwortet er selbst auf der ersten Seite vorläufig mit der Feststellung, dass in Deutschland unter Aufarbeitung der Vergangenheit nicht verstanden werde, dass man das Vergangene im Ernst verarbeite, seinen Bann breche durch helles Bewusstsein, sondern dass sich in dieser Redewendung der Wunsch ausdrücke, unter das Vergangene einen Schlussstrich zu ziehen, es aus der Erinnerung wegzuwischen. So konstatiert Adorno, aber im Hause des Henkers soll man nicht vom Strick reden, sonst gerät man in den Verdacht, man habe Ressentiment. Anstatt sich dieses Verdachts zu erwehren, bestätigt ihn Jean Amery. Er redet vom Strick und er bekennt sich dazu, Ressentiments zu haben und rettet diese vor der Denunziation, indem er Rechenschaft über ihre moralische Grundlage ablegt. Hinsichtlich der Anordnung der autobiografischen Essays in Jenseits von Schuld und Sühne ist es kein Zufall, dass dem Kapitel Ressentiments die beiden Kapitel Die Tortur und Wie viel Heimat braucht der Mensch vorausgehen. Zwar sind die Ressentiments Reaktionen auf die Verdrängung der Geschichte in der deutschen Gesellschaft. Dennoch wurzeln sie in dem während des Nationalsozialismus Erlittenen selbst, nämlich dem Verlust der Heimat und dem Erleiden von Folter und KZ. Amery schreibt der Folter im Nationalsozialismus eine andere Funktion zu, als sie in anderen Regimes hat, in denen gefoltert wurde und wird. Sie sei nämlich nicht nur ein Mittel zur Informationserpressung. Zwar sei sie dies auch, aber vor allem sei sie die Essenz des Nationalsozialismus, dessen Apotheose. In der Folter habe sich das Dritte Reich in seiner ganzen Bestandsdichte verwirklicht. Folglich macht Amery als Staatsräson des Dritten Reiches eine Form politischen Sadismus aus. Ich zitiere Amery: Er, also der Sadist, will diese Welt aufheben. Und er will in der Negation des Mitmenschen, der für ihn auch in einem ganz bestimmten Sinne die Hölle ist, seine eigene totale Souveränität wirklich machen. So insistiert Amery darauf, dass das radikal Böse, nämlich der Nationalsozialismus, ich zitiere wieder, in der Tat und trotz Chile, trotz Brasilien, trotz der bestialischen Zwangsevakuierung von Phnom Penh, trotz der Ermordung von vielleicht 1 Million indonesischer Kommunisten nach dem Falle Sukarnos, trotz Stalins Verbrechen und den Untaten der griechischen Obristen, in seiner totalen inneren Logik und vermaledeiten Rationalität singulär und irreduktibel ist. Während des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses, die Niederschrift von Jenseits von Schuld und Sühne erfolgt im Anschluss an den Prozess, wird durch die Medien oftmals das Bild verbreitet, dass es sich bei den Verbrechen von Auschwitz um die Gewaltorgien einzelner Sadisten gehandelt habe. Ein Bild, das sich so wohltuend von der gesunden Durchschnittlichkeit des deutschen Bürgers abhebt und diesen damit moralisch entlastet. Amerys Begriff des Sadismus zielt aber gerade nicht auf die individuelle sexualpathologische Neigung, sondern meint ausdrücklich eine politische Dimension, nämlich den in die Tat umgesetzten Wunsch des gesellschaftlichen Kollektivs, die Juden zu vernichten. Neben der Kritik an der Verdrängung, die dadurch entsteht, dass der Holocaust als das Ergebnis des Wahns einiger Verrückter gewertet wird, stellt das Kapitel Die Tortur einen Einspruch gegen Hannah Arendts folgenschwere Rede von der Banalität des Bösen dar, die sie während des Eichmann-Prozesses formuliert und die einer Verharmlosung Eichmanns gleichkommt. Arendt entwirft in ihrem Eichmann-Buch ein abstraktes Bild, in dem der Massenmörder als handlungs- und entscheidungsfähiges Individuum hinter der Maschinerie des Nationalsozialismus verschwindet. Eichmann sei nämlich, so Arendt, keineswegs ein fanatischer Judenhasser gewesen, sondern lediglich ein gewöhnlicher Beamter, der aufsteigen wollte. Motive, die darüber hinausgingen, habe er eigentlich gar keine gehabt. Gedankenlosigkeit, nämlich die Unfähigkeit, sich die Konsequenzen seines Handelns vorzustellen, habe aus ihm einen der größten Verbrecher jener Zeit gemacht. Und um seine Gewöhnlichkeit zu betonen, bezeichnet Arendt ihn als Hanswurst. Abgesehen davon, dass Eichmann eine sehr genaue Vorstellung von dem hatte, was er tat, und keineswegs bloß Befehlen gehorchte, sich sogar, um die Effektivität der Vernichtung zu steigern, bisweilen über Befehle hinwegsetzte, mag es zwar sein, dass Eichmann in dem Moment banal erscheint, als er in seinem Glaskasten hockt und in umständlichem Verwaltungsdeutsch sich zu verteidigen versucht. Als Täter war er es sicher nicht, wenn man bedenkt, was sein Handeln für die Opfer bedeutete. Amerie ist das, was er erlitten hat, das Radikalböse, während es eine Banalität des Bösen gar nicht gäbe. Dieses Böse wirkt auch nach der Befreiung fort. Ich zitiere Amerie: Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Die Schmach der Vernichtung lässt sich nicht austilgen. Das zum Teil schon mit dem ersten Schlag, in vollem Umfang aber schließlich in der Tortur eingestürzte Weltvertrauen wird nicht wiedergewonnen. Dass der Mitmensch als Gegenmensch erfahren wurde, bleibt als gestauter Schrecken im Gefolterten liegen. Darüber blickt keiner hinaus in eine Welt, in der das Prinzip Hoffnung herrscht. Der gemartert wurde, ist waffenlos der Angst ausgeliefert. Sie ist es, die fürderhin über ihm das Zepter schwingt. Sie und dann auch das, was man die Ressentiments nennt. Was aber sind diese Ressentiments? Amerie legt die Rechenschaft darüber erst Mitte der 60er Jahre ab. Dies hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass Amerie unmittelbar nach der Befreiung aus dem KZ noch gar keine Veranlassung hat, von Ressentiments zu sprechen. Vielmehr habe es einen kurzen Zeitraum unmittelbar nach der Befreiung gegeben, in dem sich Amerie im wechselseitigen Verständnis mit der Welt wähnt. Das Land der Täter war für die Siegermächte Objekt der Verachtung und des Abscheus. Hätte in der Folge das kollektive Verbrechen durch die kollektive Sühne ein Gegengewicht erhalten, so hätte das Gleichgewicht der Weltsittlichkeit wiederhergestellt werden können. Jedoch ist diese Vorstellung illusionär. Deutschland wird nach und nach wieder aufgenommen in die Weltgemeinschaft. Ich zitiere Amerie: Die wir geglaubt hatten, der Sieg von 1945 sei wenigstens zu einem geringen Teil auch unserer gewesen, wurden genötigt, ihn zurückzunehmen. Das andauernde Ressentiment sei mithin Ergebnis einer langen persönlichen und historischen Entwicklung. Um etwas vorzugreifen, mag der vorläufige Endpunkt dieser historischen Entwicklung durch ein prominentes Beispiel verdeutlicht werden. Im Oktober 1998 hält Martin Walser seine Friedenspreisrede in der Frankfurter Paulskirche. Nach dem Bedauern darüber, dass es nicht möglich sei, einfach nur über das Schöne zu sprechen, ohne unter Rechtfertigungsdruck zu geraten, gelangt er zu der Erkenntnis, dass es wohl in jeder Epoche Themen gibt, Probleme, die unbestreitbar die Gewissensthemen der Epoche sind oder dazu gemacht werden. Bezüglich dieser Probleme käme er ohne Wegschauen und Wegdenken gar nicht durch den Tag und schon gar nicht durch die Nacht. Und in einer Welt, in der alles gesühnt werden müsste, könnte er nicht leben. Nun spätestens beginnt man zu ahnen, worum es geht. Martin Walser fühlt sich verfolgt von den Anwürfen nicht weiter benannter Intellektueller, die einfach die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Ich zitiere Walser: Jeder kennt unsere geschichtliche Last, die unvergängliche Schande, kein Tag, an dem sie uns nicht vorgehalten würde. Walser empört sich, dass die den Deutschen immer wieder vorgehaltene Schande schließlich als legitim erscheinen lasse, dass man auch sonst mit den Deutschen hart ins Gericht gehen könne. Etwa wenn sie vor einer abgebrannten Unterkunft für Asylbewerber Würstchen verkaufen, wie geschehen bei den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen 1992. Der Begriff Schande impliziert dabei, dass von Schuld gar nicht die Rede sein kann, da Schande über jemanden gebracht wird, während dieser jemand nicht zwangsläufig selbst schuldig ist. Walser jedenfalls hat das Gefühl, dass er nirgends mehr hinschauen kann, ohne von einer Beschuldigung attackiert zu werden. Den tieferen Grund, warum diese Schande den Deutschen dauernd vorgehalten werde, sieht Walser weniger in Motiven des Erinnerns und Gedenkens, sondern, was ihn bezeichnenderweise erleichtert, in ihrer Instrumentalisierung. Auschwitz müsse permanent als Chiffre herhalten. Sich gegen diesen heraufbeschworenen Missbrauch wendend und vor Kühnheit zitternd, stellt Walser fest: Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmaterial oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Damit war das Wort von der Auschwitzkeule gefallen. Im Verlauf der Rede wird klar, dass es Walser gar nicht darum geht, einen anderen Umgang mit dem zu bekommen, was er so unzutreffend wie fatal unsere Schande nennt. Es soll schlicht gar nicht mehr der Verbrechen gedacht werden, für die der Begriff Auschwitz steht. Ich zitiere: Aber in welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz normales Volk, eine gewöhnliche Gesellschaft? Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin, über das zur gleichen Zeit heftig debattiert wird, gilt ihm denn auch als Fußballfeld großer Albtraum und Monumentalisierung der Schande? Öffentliche Gewissensakte ablehnend, da diese Gefahr liefen, symbolisch zu werden, rät Walser die innerliche Einsamkeit für Gewissensakte an. Anstatt also eine tatsächlich dringend gebotene Kritik an den gegenwärtigen Formen der Erinnerungskultur und diesen Begriff selbst zu üben, kommt Walsers Rede der Forderung nach Beendigung jeder Form der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust überhaupt gleich. Dann strengt Walser eine wirklich merkwürdige Konstruktion an. Bezugnehmend auf ein Gedicht von Kleist resümiert er: Wenn der Verurteilte das Urteil für ungerecht halten kann, ist er frei. Dies sei die Gewissensfreiheit, die er meine. Die Verurteilten, das sind in seiner Wahrnehmung die Deutschen, das Urteil lautet demnach schuldig. Das Zitat legt aber nahe, dass nicht die Täter von einst zunächst ihre Schuld eingestehen und dann die Opfer von einst um Verzeihung bitten müssten, sondern die Täter können sich auf ihr eigenes Schuldempfinden berufen. Und wenn sie das imaginierte Welturteil für ungerecht halten, können sie sich selber aus der Verantwortung entlassen. Ignaz Bubis, damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden, bezeichnet die Rede Walsers als geistige Brandstiftung und hält Walser vor, Geschichte zu verdrängen bzw. die Erinnerung auszulöschen. Interessanterweise stößt Bubis damit auf mehr Kritik als Walser selbst, auf dessen Rede Standing Ovations folgen. So verwundert auch die Dreistigkeit nicht, mit der Walser Bubis entgegenhält: Ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt, da waren Sie noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Zur Erinnerung: Martin Walser war Anfang 1944 in die NSDAP eingetreten, daran erinnert er sich jetzt nicht mehr, und verbrachte die letzten beiden Kriegsjahre als Wehrmachtssoldat. Ignaz Bubis hatte den Holocaust in einem Ghetto in Polen und anschließend im Zwangsarbeitslager Częstochowa überlebt. Sein Vater und zwei Geschwister sind von den Nazis umgebracht worden. Jahre später noch findet Walser dankbare Abnehmer für sein Diktum von der Auschwitz-Keule. Im Jahr 2007 konstatiert Alfred Grosser erneut das Vorhandensein dieser Auschwitz-Keule, die dazu benutzt werde, die Deutschen daran zu hindern, Kritik an dem Staat Israel zu üben. Ich zitiere Grosser: An diesem Punkt stehe ich hinter Martin Walsers Kritik an der Auschwitz-Keule. Ja, ich sehe diese Keule, die ständig gegen Deutsche geschwungen wird, falls sie etwas gegen Israel sagen. Tun sie es trotzdem, sagt die Keule sofort: Ich schlage dich mit Auschwitz. Dabei erscheint die heraufbeschworene, sprechende Auschwitz-Keule als bloße Halluzination. Der Zuspruch, den Walser erntet, sowie die Tatsache, dass Grosser von der Frankfurter Oberbürgermeisterin eingeladen wird, am 9. November 2010 ebenfalls in der Frankfurter Paulskirche als Hauptredner zum Gedenken an die Reichspogromnacht zu sprechen, sowie die sehr präsente Verurteilung der Politik Israels in den Medien dementieren die Behauptung eines Tabus. 72 Jahre nach der Pogromnacht spricht im Andenken daran jemand, der den israelischen Juden selbst die Schuld für den bisweilen sich mörderisch gerierenden, jedenfalls höchst gegenwärtigen Antisemitismus gibt. Wenn man nun die Absichten Walsers außer Acht lässt, könnte man sogar sagen, dass er recht hat mit der Forderung, dass Auschwitz nicht zur Chiffre werden soll. Abzuweisen sind die ständigen Versuche der Einebnung. Ameri insistiert bereits in den 60er Jahren darauf, dass Auschwitz etwas Inkommensurables enthalte, nämlich die Vernichtung als Selbstzweck, was eine Gleichsetzung mit anderen totalitären Regimes verbietet. Lediglich in einer Hinsicht zieht Ameri in Betracht, dass etwas Ähnliches wie Auschwitz sich wieder ereignen könnte. Das ist jetzt leider sehr aktuell, das Thema. Ameri spricht sogar von einem möglichen Über-Auschwitz. Es ist dies die Bedrohung des Staates Israel durch die ihn umgebenden arabischen Länder und damit die Bedrohung aller innerhalb und außerhalb Israels lebenden Juden. Aber gerade diese Parallelisierung enthält das Wissen um den eliminatorischen Antisemitismus von einst, sowie das Wissen um sein Fortbestehen. Es ist die berechtigte Angst, dass die Juden noch einmal der Vernichtung anheimgegeben werden könnten, während die gesamte Welt nichts tut, dies zu verhindern. Ameris Solidarität mit Israel, dem Land, zu dem er sonst keinerlei Bezug hat, speist sich aus der noch immer zu fürchtenden Todesdrohung. Ich zitiere Ameri: Er weiß, dass er, solange Israel besteht, nicht noch einmal unter schweigender Zustimmung der ungastlichen Wirtsvölker, günstigstenfalls unter deren unverbindlichen Bedauern, in den Feuerofen gesteckt werden kann. Der zunehmend sich antizionistisch gebärdenden Linken wirft er vor, diesen Zusammenhang nicht zu erkennen oder ihn mutwillig zu verleugnen. Ich zitiere: Wer die Existenzberechtigung Israels in Frage stellt, der ist entweder zu dumm, um einzusehen, dass er bei der Veranstaltung eines Über-Auschwitz mitwirkt, oder er steuert bewusst auf dieses Über-Auschwitz zu. Bezieht man einige Entwicklungen auf dem Weg zu Walser und Grosserre mit ein, etwa die Kranzniederlegung auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg 1985, den Historikerstreit 1986-87, die Diskussion um die Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht ab Mitte der 90er Jahre oder die Debatte um die Bombardierung deutscher Städte, die Jörg Friedrich mit seinem Buch »Der Brand« im Jahr 2002 ausgelöst hat, vervollständigt sich das Bild. Mit der Einebnung des Unterschiedes zwischen Tätern und Opfern, dem Versuch der Historisierung der Shoah, der Haltung, die Deutschen seien selbst Opfer geworden, sowie der grundsätzlichen Relativierung der Schuld, wird aber Geschichte selbst verdrängt. Dieser Haltung liegt das Argument der Verjährung zugrunde. Allein der zeitliche Abstand dient als Legitimation, das Vergangene zu beschweigen und darauf zu pochen, dass etwas, das in so ferner Vergangenheit liegt, den Deutschen nicht den Weg in die Normalität verwehren dürfe. Jean Améry hingegen fordert, sich nicht zufrieden zu geben, nicht nur mit dem, was ist, sondern auch mit dem, was war. Ich zitiere: Darf ich denken und handeln auf das hin, was sein soll, dann darf ich auch zumindest erwägen, was hätte sein müssen. Menschenwürde ist der Aufstand gegen ein so und so Gegebenes, ist aber auch die Revolte wieder ein schon ins Sein eingesunkenes Vergangenes. Widerstand ist erlaubt nicht nur gegen das, was geschieht. Auch was geschah, muss nicht hingenommen werden. Im Kontrast dazu steht die Aussage des französischen Strafverteidigers Maurice Gasson, den Améry anlässlich der Verjährungsdebatte wie folgt zitiert. Schon das Kind, dem man eine vergangene Gehorsamsverletzung vorhält, antwortet, aber das ist ja schon lange vorbei. Das lange schon vorbei sein erscheint ihm auf natürlichste Art als Entschuldigung. Und auch wir sehen in der Entfernung durch die Zeit das Prinzip der Verjährung. Das Verbrechen verursacht Unruhe in der Gesellschaft. Sobald aber das öffentliche Bewusstsein die Erinnerung an das Verbrechen verliert, verschwindet auch die Unruhe. Die vom Verbrechen zeitlich weit entfernte Strafe wird sinnlos. Améry identifiziert das dieser Aussage zugrunde liegende Prinzip als soziales und biologisches Zeitgefühl. Diese auf dem Prozess der Wundheilung basierende Vorstellung sei auf die soziale Realitätsvorstellung übertragen worden. Gerade diese Übertragung des natürlichen Zeitbewusstseins auf gesellschaftliche Sachverhalte habe indes nicht nur außer-, sondern wider moralischen Charakter. Dagegen wendet Améry ein: Recht und Vorrecht des Menschen ist es, dass er sich nicht einverstanden erklärt mit jedem natürlichen Geschehen, also auch nicht mit dem biologischen Zuwachsen der Zeit. Was geschah, geschah. Der Satz ist ebenso wahr, wie er moral- und geistfeindlich ist. Sittliche Widerstandskraft enthält im Protest die Revolte gegen das Wirkliche, das nur vernünftig ist, solange es moralisch ist. Der sittliche Mensch fordert Aufhebung der Zeit, im besonderen hier zur Rede stehenden Fall durch Festnagelung des Untäters an seine Untat. Mit ihr mag er bei vollzogener moralischer Zeitumkehrung als Mitmensch dem Opfer zugesellt sein. Aufhebung der Zeit, Festnagelung des Untäters an seine Untat, was bedeutet das? Die Ressentiments sind das Produkt der ausgebliebenen Selbstnegation der Deutschen als Täter, die eine Versöhnung unmöglich macht. Ich zitiere: Ich selber aber zu meiner Seelennot gehöre zur missbilligten Minderheit derer, die da nachtrugen. Hartnäckig trug ich Deutschland seine 12 Jahre Hitler nach. Ich fiel auf, wie einst im Lager, durch schlechte Haltung beim Appell. Den versöhnungsschwärmenden Kampf- und Leidensgenossen von gestern nicht weniger als den soeben zur Duldsamkeit bekehrten Widersachern. Ich hegte meine Ressentiments. Und da ich sie nicht loswerden kann, noch mag, muss ich mit ihnen leben und bin gehalten, sie jenen zu erhellen, gegen die sie sich richten. Gerhard Scheidt sieht in dem Kapitel Ressentiments eines der geglücktesten Beispiele für das, was schriftstellerische Arbeit vor allem zu leisten vermag, nämlich durch die Verschiebung und Umkehrung von Bedeutungen und Wertungen einen Denkprozess, ein Bewusstwerden in Gang zu bringen. Denn Améry grenzt den Ressentimentbegriff sowohl von den abwertenden Bestimmungen Nietzsches ab, als er ihn auch gegen eine Pathologisierung durch die Psychologie behauptet. Ich zitiere: Wir sind, so heißt es, verbogen. Das lässt mich flüchtig an meine unter der Folter hinterm Rücken hochgedrehten Arme denken. Das stellt mir aber auch die Aufgabe, unsere Verbogenheit neu zu definieren. Und zwar als eine sowohl moralisch als auch geschichtlich der gesunden Geradheit gegenüber ranghöhere Form des Menschlichen. Daraus leitet er die Autorität seines Urteils ab. Die moralische Wahrheit der mir noch heute im Schädel dröhnenden Hiebe besaß und besitze ich nur selber und bin darum in höherem Maße urteilsbefugt, nicht nur als der Täter, sondern auch als die nur an ihren Bestand denkende Gesellschaft. Angesichts dieser Bestimmungen mutet Walsers Gewissensfreiheit wie eine Farce an. Der Begriff des Ressentiments bezeichnet für Amery die Schwierigkeit, als Jude nach dem Überstandenen weiterzuleben, in einer Gesellschaft, die davon nichts mehr wissen möchte. So mündet das Ressentiment in einen logisch widersprüchlichen Zustand. Ich zitiere Amery: Absurd fordert es, das Irreversible solle umgekehrt, das Ereignis unereignet gemacht worden. Damit verlangt das Ressentiment nach dem zweifach Unmöglichen, dem Rückgang ins Abgelebte und der Aufhebung dessen, was geschah. Zwar kann das Geschehene weder aufgehoben noch die Zeit umgekehrt werden. Jedoch geht es nicht um eine physikalische, sondern um eine moralische Zeitumkehr. Amery verlangt, dass die einstigen Täter den Wunsch ihrer Opfer nach Zeitumkehrung teilen mögen. Ich zitiere, dass diese sich selbst negieren und in der Negation sich mir beiordnen. Nicht im Prozess der Interiorisation des vergangenen Leides, so scheint mir, sind die zwischen ihnen, also den Tätern, und mir liegenden Leichenhaufen abzutragen, sondern im Gegenteil, durch Aktualisierung, schärfer gesagt, durch Austragung des ungelösten Konflikts im Wirkungsfeld der geschichtlichen Praxis. Seine Ressentiments seien da, damit das Verbrechen moralische Realität werde für den Verbrecher, damit er hineingerissen sei in die Wahrheit seiner Untat, so Amery. Hineingerissen in die Wahrheit seiner Untat wird zum Beispiel Amerys einstiger Peiniger, der SS-Mann Weiß, der durch das über ihn verhängte Todesurteil. Ich zitiere, er hat, so möchte ich glauben, im Augenblick seiner Hinrichtung die Zeit genauso umdrehen, das Geschehen genauso ungeschehen machen wollen wie ich. Als man ihn zur Richtstätte führte, war er aus dem Gegenmenschen wieder zum Mitmenschen geworden. Aufhebung der Zeit in diesem moralischen Sinne bedeutet damit die Selbstnegation des Täters und seiner Tat. Dies geschieht jedoch überwiegend nicht. Der Würdeentzug, den die Opfer des Nationalsozialismus erlitten und der mit dem Entzug des Rechts zu leben in eins fällt, erweist sich nicht als geschichtlicher Irrtum, sofern er nicht durch den allgemein geteilten Wunsch nach Zeitumkehrung negiert wird. So resümiert Amery: Die Welt, die vergibt und vergisst, hat mich verurteilt, nicht jene, die mordeten oder den Mord geschehen ließen. Die Zeit tat ihr Werk in aller Stille. Die Generation der Vernichter, der Gaskammernkonstrukteure, der jederzeit zu jeder Unterschrift bereiten, ihrem Führer verpflichteten Feldherren, wird in Würden alt. Es ist diese Forderung nach kollektiver Sühne, in der die Aporie der Ressentiments begründet liegt. Diese Forderung, an das deutsche Kollektiv gerichtet, muss an der moralischen Indifferenz des Kollektivs scheitern. Dennoch hält Amery diese Forderung aufrecht, wohlwissend, dass sie wenig Aussicht hat, verwirklicht zu werden. Und so prognostiziert er die sukzessive moralische Neutralisierung der Verbrechen. Ich zitiere, Hitler, Himmler, Heydrich, Kaltenbrunner. Das werden Namen sein wie Napoleon, Fouché, Robespierre oder Saint-Just. Was 1933 bis 1945 in Deutschland geschah, so wird man lehren und sagen, hätte sich unter ähnlichen Voraussetzungen überall ereignen können und wird nicht weiter insistieren auf der Bagatelle, dass es sich eben gerade in Deutschland ereignet hat und nicht anderswo. Diese von Amery antizipierte Einebnung in ein Jahrhundert der Barbarei lässt schließlich die Opfer in völliger Einsamkeit zurück. Ich zitiere, als die wirklich unbelehrbaren, unversöhnlichen, als die geschichtsfeindlichen Reaktionäre im genauen Wortverstande werden wir da stehen, die Opfer. Und als Betriebspanne wird schließlich erscheinen, dass immerhin manche von uns überlebten. Was bedeutet also Aufarbeitung der Vergangenheit? Vielleicht ist die resignative Haltung Amerys, wie sie in den Ressentiments zum Ausdruck kommt, viel angemessener als die Rede von Aufarbeitung und Bewältigung. Denn die Rede von der Vergangenheitsbewältigung impliziert ja, wie Günther Anders feststellt, dass den Deutschen durch das Erlebte eine Wunde geschlagen wurde. Diese habe ein Trauma verursacht, das die Deutschen verdrängen mussten. Und diese Verdrängung gelte es nun aufzuarbeiten. Günther Anders ist hingegen der Meinung, dass eine Aufhebung der Verdrängung gar nicht nötig sei, weil die Deutschen gar nichts verdrängt hätten. Ihre Erfahrung sei entgegen dem Allgemeinplatz schlicht nicht traumatisch gewesen, sodass es keiner Verdrängung bedurfte. So kann man Folgendes ganz im Sinne Amerys lesen. Ich zitiere Günther Anders. da die Ehemaligen mit ihrer Vergangenheit, noch ehe sie damit auch nur begonnen hatten, bereits fertig geworden waren, verstehen wir unter Bewältigung, dass sie mit ihrer Vergangenheit nun endlich einmal nicht fertig werden, dass sie sich nun endlich ein Trauma schlagen oder schlagen lasse. Nicht Heilung heißt die Aufgabe, sondern Wunde. Und damit komme ich zum Ende. Aus den Ressentiments lässt sich Wesentliches zum Denken Jean-Emerys bergen. Zum einen wird der Primat der subjektiven Erfahrung deutlich. Gleichzeitig verbleibt Emery nicht auf der subjektiven Ebene, sondern ermöglicht, ausgehend von der nicht vermittelbaren leiblichen Erfahrung, dennoch Einsichten, die weit über seine Person hinausreichen und im Sinne eines moralischen Imperativs wirken. Vorausgesetzt ist die Vorstellung, dass reine Objektivität, die objektive Betrachtung der Geschichte im Allgemeinen oder des Verbrechens im Besonderen, wieder moralisch ist. Ich zitiere Emery: Es hat die Untat als Untat keinen objektiven Charakter. Massenmord, Folter, Versehrung jeder Art sind objektiv nichts als Ketten physikalischer Ereignisse, beschreibbar in der formalisierten Sprache der Naturwissenschaft. Es sind Taten innerhalb eines physikalischen, nicht Taten innerhalb eines moralischen Systems. Das heißt, eine moralische Bewertung der Untat ist zwingend, wenn der Bezug auf die Untat nicht eigentlich sinnlos sein soll. Und auch die Betrachtung der Geschichte müsse ein moralisch werdendes Element enthalten. Denn eine vermeintlich objektive Betrachtung der Geschichte würde, da sie dem Übel sich nicht widersetzt, allein durch ihre Indifferenz schon zu eben dieses Übels Fürsprecher werden, so Emery. Er widersetzt sich dem Übel. In dem Vorwort eines Sammelbandes von Amnesty International, in dem es um die Folter geht, fordert er, dass in einer Welt, wo es dem Menschen so ergehen kann, kein anderes Wort mehr gelten darf als das der klagenden Anklage. Angesichts der Erfahrung der Folter, die in vielen Ländern weltweit noch immer angewandt wird, käme es darauf an, dass das Wort nicht verstumme, dass es sich aufheulend, wenn es sein muss, vernehmen lasse. Emerys Ressentiments wirken in diesem Sinne als Bestärkung des kategorischen Imperativs, den Adorno formuliert hat, nämlich sein Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Durch die Ressentiments Emerys wird offenbar: Je länger der Holocaust zurückliegt, je weniger die Welt noch davon wissen will, je aussichtsloser also der Wunsch nach moralischer Zeitumkehr wird, desto drängender ist der kategorische Imperativ nach Auschwitz. Dankeschön.